neun Männer holen für ihre Liga uns regieren. Sieht man die letzte Hoffnung marschieren. Seht, wie die Mannen sich tapfer erwehren, wie stolz die Gefallenen fallenden ehren. Und ist das Partie am Diskriminieren, so werden sie trotzdem weiter marschieren. So zieht der Marsch der Aufrüste, ist noch vorwärts, geht niemals ohne Gnade. Und unaufhaltsam hält es im bitteren Tod in Kampf. Aus der Ferne sieht man sie marschieren, denn nichts hat der Hand, nichts zu verlieren. Sie zerstören die größten Barrikaden, sie zerbrechen die eisernen Garden. So zieht der Marsch der Aufrüste, es war vorwärts, geht niemals ohne Gnade. Und unaufhaltsam hält es im bitteren Tod in Kampf. Neuen Legionen, der Tag der Rache wird niemand verschonen. Trotz all dem Leid werden wir marschieren, wer sich den Feind wollt von Nandos kapieren. So zieht der Marsch der Aufrüste, bis noch vorwärts geht niemals ohne Gnade. Und unaufhaltsam hält es im bitteren Tod in Kampf. Der Marsch der Aufrüste, schon vorwärts geht niemals ohne Gnade. Und unaufhaltsam hält es im bitteren Tod in Kampf. Der Marsch der Aufrüste, der Marsch der Aufrüste, der Marsch der Aufrüste.